gesegnet euch. Christenkinder, freut euch, freut euch. Das Höllenreich will euch Satans Grimm erschrecken. Jesus dir erretten kann, nimmt sich seiner Küchlein an und will sie mit Flügeln decken. Christenkinder, freut euch, freut euch. Christenkinder, freut euch.